zerreiß die Segel und bohr den Rumpf an, wenn wir schon untergehen, dann doch bitte mit Pathos, nicht in diesem Drecksloch. Alles wirkt überhitzt, als ob es Sinn gibt und sich fügt, wenn wir schon untergehen, dann doch bitte mit Selbstmitleid, plötzlich so selbstbefreit. Es setzt die Starre ein, huldigt ach so beschaulicher Einsamkeit. Wenn wir schon untergehen, dann doch bitte ohne Regung, frag mich besser nicht, warum ich mir das antue. Seh's irgendwie als Antwort auf das, was mich erstickt. Jeden Abend auf ein neues Ersäufen meiner Fäulnis, frag mich nicht, warum ich mir das antue. Seh's irgendwie als Antwort auf das, was mich erstickt. Jeden Abend auf ein neues Ersäufen meiner Fäulnis, frag mich nicht. Verbrenn die letzten Seiten, das Ergebnis interessiert nicht, wenn wir schon untergehen, dann doch bitte in Freiheit, von nichts ereifert. Das Hirn brennt sich in die Brust, schwindet im letzten Rest an Vernunft und Frust, wenn wir schon untergehen, dann doch bitte ohne Regeln, die uns vernebeln. Es setzt eine neue Erleuchtung ein, treibt zu in falsche Zufriedenheit, wenn wir schon untergehen, dann doch bitte ohne Standpunkt, frag mich besser nicht, warum ich mir das antue. Siehst irgendwie als Antwort auf das, was mich erstickt. Jeden Abend auf ein neues Ersäufen meiner Fäulnis, frag mich nicht, warum ich mir das antue. Siehst irgendwie als Antwort auf das, was mich erstickt. Jeden Abend auf ein neues Ersäufen meiner Fäulnis.